Telekom-Fernsprecher Karl-Marx-Straße, Ecke Reuterstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein eventuell kroatisch formulierter antifaschistischer Aufkleber sowie ein Graffiti mit der Aufschrift Token raus. Ansonsten, außer dass es hier sehr laut ist, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.